vergebend ihr weibige Gunst. Die herrlichen Wande behold die Wand an, an ihr des sitzt sie und spinnt, weichet von ihr und haltet euch fern. Wer von euch warte bei ihr zu weinen, der mich zum Trotz der Traurigen hielt. Mit Herrin halte ihr los, das find ich der Kühnen an. Fort jetzt von hier, heidet den Felsen, ich jag mir von innen, sonst erhalt ihr euch.